Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier kommt der Mann, der eigentlich Chuck Norris heißen sollte, der Name war aber schon vergeben. Und deshalb jetzt gut erholt vom Urlaub und braun gebrutzelt von der Sonne, der Mann, den seine Eltern am Ende René nannten. Hallo René! Ja, hallo und herzlich willkommen an den digitalen Empfangsgeräten, heute an diesem wunderschönen 12. August ja. 2020. Es ist heiß. Wir schwitzen vor uns hin. Ja, dazu kommen wir gleich. Was ich erlebt habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, und das war vorgestern, aber egal. Ich hoffe, wir kriegen keinen elektrischen Schlag hier in der Technik. Wir haben natürlich noch einen weiteren Gast. Nicht nur mich als Gast, sondern Marc ist auch wieder mit dabei. Hallo ja. Marc. Hi Marc. Hallo Stefan, hallo René. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Immer. Und hallo auch draußen an den Empfangsgeräten. Ja, das ist der Podcast, bei dem die Mehrwertsteuersenkung wirkt. Denn bei uns bekommt ihr 3 Moderatoren zum Preis von 2. Ja. Okay. Ja. Nett, schön. Das hast du aber nett gesagt. Ich dachte, du wärst nur noch wegen der Urlaubsübergabe hier. Genau. Ihr habt sicherlich mitbekommen, letzte Woche wurde ich quasi vertreten. Und ich sage euch mal die Wahrheit, eigentlich wollte ich nur gucken, ob ihr beide das hinbekommt und ich dann mal auch eine Pullerpause zwischendrin machen kann. Scheint zu funktionieren. Ja. Das bedeutet für mich, ab jetzt nicht mal vor der Sendung pullern gehen, habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Entspannen, kann ich während der Sendung machen. Lass einfach laufen, genau. Rosa. Merkt man ja eh nicht. Wir regeln das hier ja. Schon, wir schaukeln die Kiste. Aber wie gesagt, also René aus dem Urlaub zurück, gut erholt sieht er auf jeden Fall aus. War ja hoffentlich auch so. Sag mal so, die komplette Erholung, die müsste jetzt eigentlich schon wieder fast dahin sein. Ich habe schon aufregende Zeit hinter mir jetzt, gerade vor der Sendung, ja. Hatte ich die Betreuung für 2 sechsjährige Mädchen, weil die Mütter zum Elternabend mussten. Das heißt, ich saß mit den beiden hier, die Tür ging zu. Die eine fing an, die Mundwinkel nach unten zu ziehen. Die fing an zu schluchzen. Und meine Mama ist nicht da. Die andere guckt die an, dreht sich wieder zu mir. Die Mundwinkel gehen nach unten. Meine Mama auch nicht. So. War nach 5 Minuten geklärt. Da hatten sie keinen Text mehr. Da war wieder alles schick. Und dann ging es los. Die haben sich gut miteinander beschäftigt. Dann kam eine rüber und sagt, die hat gesagt, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Wie, ja. Echt? Ein Klassiker. Ja. Wie, den gibt's nicht? Ich habe das Problem ganz simpel gelöst. Ich habe gesagt, die hat recht. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ja, für euch, liebe Hörer, den Link zum YouTube-Video gibt es natürlich in den Shownotes. Wie René aufgepasst hat, könnt ihr euch angucken. Genau. Nee, also ich habe schon viel durch. Und ganz ehrlich, ich dachte vorgestern war Montag? Ja. Ja, das nach ist vorgestern richtig. Dachte ich, schlimmer kann es nicht kommen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, nicht ihr beide, ihr wart ja dabei, Marc und Stefan, ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Wir hatten gestern die sogenannte Resi, eine Redaktionssitzung. Das war vorgestern, ja. Habe ich doch gesagt vorgestern, jetzt habe ich mal gestern gemeint. Egal, auf jeden Fall, das ist auch ein total verstörender Moment gewesen, wenn man mit 2 fast unbekleideten Männern in dieser Redaktionssitzung sitzt. Ja. Tja, das war geschuldet den erheblichen Temperaturen. Ich habe mir den Podcast ja angehört, zum Feedback kommen wir ja dann noch. Hätte ich die Resi vorher gesehen, hätte ich gesagt, nee, lasst uns auf keinen Fall eine Sendung machen ohne mich. Also ein Lollerhaufen vom Herrn. Ja, aber ein schöner. Ja. Auf jeden Fall, ja. Gut, nein, aber ich kann euch sagen, heute haben sie etwas an. Was richtig schick ist. Ich trage zum Beispiel einen Dreiteiler, Sandalen, Strohhut und Sonnenbrille. Ich trage nur ein T-Shirt. Ja. Das reicht ja auch für die Webcam. Wenn Stefan aufsteht, dann macht's mal Klong am Tisch. Hab mich schon gewundert vorhin. Dann gibt's so ein Geräusch hier. Ne? Oder so hier. Nee, so hier. Ja, egal. Nee. Jungs, fokussiert euch bitte. Richtig. Wie kommt denn erst redet er von sechsjährigen Mädchen, ja, und jetzt macht er so eine Geräusche. Also, ich bitte euch. Ja, da siehst du mal, wie nah hier Elend und so beieinander liegen. Ja. Genau, dem kann man nur entgegenwirken, indem man auch, geschuldet der gestiegenen Temperaturen, ein Getränk zu sich nimmt. In meinem Fall ein Schluck grüner Berliner Weiße. Komm, Getränkevergleich. Prost, Mädels. Man muss dazu sagen, bei Marc selbstleuchtend, ne? Also, ja. Ich habe so eine Farbe in einem Getränk noch nie gesehen. Grün ehrlich. Wie aus dem Chemieunterricht. selbst gebraut. Ja, dieses Getränk wurde von Berlin Chemie entwickelt. Ja, genau. René hat natürlich extra, um den Alkohol nicht zu enttarnen, was ist das, so eine Thermoflasche? Nee, ist eine Plastikflasche. Alter Fernsehtrick, funktioniert immer gut. Okay. statt den kleinen Flachmann, genau. Ja, passt auch nicht zu, in so einem kleinen Flachmann passt auch gar nicht so viel rein. Ja, nur ich bin halt ehrlich, ne? Ich meine, ich habe Leitungswasser mit einem Stück Orange drin. Also. Ja, und das Ganze in einem Wasserglas, bei dem man aber noch sehen kann, dass das Maria-Kron-Schild abgeknibbelt wurde. Ah, lecker. So, nachdem wir unsere Alkoholsucht irgendwie thematisiert haben, können wir vielleicht auch wieder zurück zur Tage. Definitiv. Ist aber nur ein Vorschlag. Also, wir können auch gerne weiter saufen. Das finde ich völlig in Ordnung. Ihr wisst, wenn das die erste Podcast-Folge für euch ist, die ihr euch anhört von uns, dann wisst ihr jetzt erstmal Bescheid, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ja, ich würde sagen, wir gleiten so langsam in den Senderablauf, den ihr ja mal so schön vorbereitet. Definitiv, den wir so schön vorbereiten, ne? Also, habe ich gesagt. Ja. Letztendlich, du hattest gerade schon das Stichwort gesagt, du hast noch mehr erlebt, aber dazu kommen wir später. Du hast eine Tortur hinter dir. Eine Tortur, ganz andere. Ach so, also ich habe zwei Sachen erlebt. Ich habe ja zweimal Urlaub gehabt. Ich habe zweimal Urlaub bezahlt und nur einmal gehabt. So, ist richtig. Du hast einen Urlaub bezahlt. Ach so, ja, alles klar. Ja. Also die Schweden-Story, die können wir kurz machen, weil da entwickeln sich vielleicht noch ein paar Dinge. Ach so, was willst du hören, Stefan? Stell mir eine Frage und ich beantworte sie dir. Okay, René. 42 mal 38. Genau. Außer Mathe-Fragen. In okay. Mathe bin ich nicht so gut. Aber, pass auf, Mathe, zwei Mathematiker sitzen vor einer Schule, kommen fünf Kinder raus, gehen drei Kinder rein und dann sagt der eine zum anderen, wenn jetzt noch zwei Kinder reingehen, ist die Schule leer. So ist es. Ja, andere Frage. Ich glaube, der selige Fips Asmussen hätte seine Freude gehabt daran. Definitiv. Mehr dazu später. Ja, gut. Also so viel können wir schon mal sagen. Der gute Fips Asmussen, einer der großen und Alleinunterhalter in Deutschland, ist verstorben im Alter von 82 Jahren. Leider. Und bleibt bitte am Ball bis zum Ende der Sendung, denn wir werden das noch etwas ausführlicher thematisieren. Definitiv. Wir werden ihn also ehren, ja, wenn wir zum Ritter schlagen. Wir müssen ihn ehren. Das heißt, ich kann hier noch den einen oder anderen Witz zwischendurch droppen? Vielleicht. Ja, klar. Ja. Dies ist eine deutsche Unterhaltungssendung. Genau. Mir ist egal, was außen drauf steht. Wir wollen, dass die Leute sich unterhalten gut. fühlen. Und also, das haben wir bis jetzt, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Dann stell mir eine Frage, dessen Antwort für unsere Zuhörer Mehrwert und Unterhaltung liefern könnte. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich hab da eine Frage. Ja. Wie heißt eine sächsische Wurst mit U? Ufschnitt. Okay, die hast du jetzt selber beantwortet, aber wie, da hätte ich auch keine Antwort drauf. Dann habe ich auch eine Frage. Wie heißt ein sächsisches oder genau, wie heißt ein Lebensmittel auf Sächsisch und in anderen Regionen ist es eine sehr attraktive Frau? Eine Schnitte. Yeah. Gut. Mit Doppel-D. Doppel-D, genau. So, da merkt ihr mal wieder unser großes Problem. Sich an irgendeinen Fahrplan zu halten. Deswegen, Stefan, du hast mich gerade gefragt mit den Augen, wie mein Urlaub war. Mit den Augen habe ich dich gefragt. Ja, Stefan, womit denn sonst? Stimmt. Ja. Oder bist du schon wieder aufgestanden? Na, also dein Urlaub, René, ganz klar. Also wir warten darauf auf deinen Urlaubsbericht. Du warst also, nicht in Schweden, das wissen wir ja inzwischen. Du warst nicht in Eisenhüttenstadt, du warst nicht in Bielefeld. Ja gut, besser wird es jetzt auch nicht. Ich war in Nordhessen. In Thüringen warst du, oder? Nein, ich war in Nordhessen. An der thüringischen Grenze. Ja. Für die, die sich geografisch ein bisschen auskennen, Hessisch-Lichtenau. Ah, ja. Hessisch-Lichtenau, nicht weit weg von Kassel. Hessisch. Da, wo ja wieder das VW-Werk ordentlich am Ackern ist. Corona ist vorbei. Nein. Genau, also ich war in Hessisch-Lichtenau und hab da ein paar tolle Dinge erlebt. Und ich will auch gar nicht zu weit ausladend über dieses Thema sprechen, aber ich habe zwei richtig tolle Sachen, die ich unbedingt loswerden muss, die ich erlebt habe. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein echtes Glühwürmchen gesehen. Ui. Ein Glühwürmchen schick, oder? Ist ein Käfer in Wirklichkeit. Mhm. Und um ein bisschen Informationen oder Wissen weiterzugeben, ist ein, um genau zu sein, war es der große Leuchtkäfer, bei dem nur die Weibchen leuchten. Und die Weibchen sehen aus wie Larven und die haben sehen eigentlich hässlich. Ihr müsst euch wirklich mal im Internet anschauen, mal nach großem Leuchtkäfer googeln. Da seht ihr dann das Weibchen, das ist nicht die Schönheit vom Lande. In unserem Fall war es auch so, dieses Weibchen saß da jeden Abend ganz einsam und allein und hat sich bis zu unserem Urlaubsende auch nichts geregt. Aber war cool, ich habe es angefasst, es wird nicht heiß. Also man kann es nicht berühren. Es blinkt auch nicht, ja, es leuchtet einfach nur. Und ja. Warum heißt es nur Glühwürmchen? Weil es leuchtet. Ja, weil es glüht. Hm. Und die Weibchen, die sitzen da, die leuchten vor sich her und ziehen damit die Männer an. Das heißt, ist auf die Menschenwelt gemünzt, wenn eine Frau mit einer Taschenlampe irgendwo im Wald sitzt, wisst ihr Bescheid. Da sollte man mal Tag sagen hier. Mit einem neonfarbenen Kleid umherläuft die Frau. Ja, und die leuchten mega weit. Also wir haben es entdeckt auf eine Entfernung von vielleicht 10, 15 Meter. Mhm. Ne, und so ein Glühwurm ist oder so ein Leuchtkäfer ist nicht sonderlich groß, also war schon sehr erstaunlich. Ich konnte es leider nicht fotografieren, weil das leidige Problem Dunkelheit und Licht, das kannst du irgendwie nicht knipsen. Ne? Hätte ich eine HDR-Aufnahme machen wollen, aber die Lady war jetzt auch nicht so, dass sie da irgendwie stillhalten wollte. Ja, Frauen lassen sich nicht so leicht fotografieren, ja, ich weiß, kenne ich. Ja. Genau. Das Thema kennen wir, ja. Aber, andere schöne Sache, ja. Ja, damit haben wir ja jetzt schon unseren Beitrag dazu zu Homeschooling geleistet, oder? Richtig. Und das war jetzt Biologie. Das war jetzt Biologie. Wir bleiben bei der Biologie ganz kurz. Der Onkel hat nämlich noch mehr aus dem biologischen Bereich. Ihr wisst ja sicherlich. Ich möchte nicht wissen, was jetzt kommt. Stefan, das können wir gerne nach der Sendung machen. Da kann ich dir noch ein paar Sachen erzählen. Wenn die Mikros aus sind. Okay, bitte. Wenn die Mikros aus sind. Nee, und zwar andere Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich ein begeisterter Hobby-Ornithologe bin. Also Hobby-Psycho und Ornithologe. Er will damit sagen, er ist gut zu Vögeln. Ja. Das lassen wir mal so stehen. Der Stefan, ein das, Knaller heute. Der kleine Fips möchte aus dem Podcast abgeholt werden. Genau. Ja, und ich habe einen Gimpel gesehen. Wisst ihr, was ein Gimpel ist? Gimpel? Ein Vogel. Richtig. Wenn mich ein Hobby-Ornithologe fragt, was er gesehen hat, ein Auto. Ihr merkt schon, da sind leicht blonde Gene im Spiel, obwohl man sie offensichtlich nicht sehen kann. Mhm. Das ist tatsächlich ein Vogel, der sogenannte Dompfaff. Wisst ihr denn auch, wie der aussieht? Nein. Ein schöner, rotbäuchiger Vogel, schwarzer Kopf, gräulicher Rücken, habe ich erst ein einziges Mal in echt gesehen und diesmal auch wieder in freier Wildbahn. Ja, habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Genau. Cool. Anderes Ding, um jetzt einmal wirklich durchzurasen. Ich war auf der Wartburg, richtig. Die Wartburg war anderthalb Stunden entfernt. Finde ich, muss man sich angucken. Weltkulturerbe, ne? Mhm. Ich fand's mega geil, endlich mal eine Ruine, die ein bisschen also auf dem aktuellen Stand gehalten wird, dass man so das Feeling dafür hat, wie so eine Burg halt sich angefühlt hat. Also wirklich sehr gut gemacht. Also jetzt nicht mit Rittern und Holzschwerden oder so, ne, aber die war halt weit weg von der Ruine. Sehr, sehr cool. Und auf der Wartburg war ein Geocache. Mhm. Und zwar war der, ich spoiler mal für die, die jetzt nicht unbedingt wissen wollen, wo dieser Cache ist. Die sollten jetzt ungefähr 30 Minuten vorspulen. Nein, ich glaube, 2 Minuten sollte reichen. Es war in einem Raum mit Schließfächern. Da war der Cache versteckt. Und mein Profi-Auge hat mir gleich gesagt, dass die Schließfächer, die waren dieser große Schrank mit mehreren Schließfächern, war verrutscht. Ich habe dahinter geguckt und da baumelte ein Schlüssel. Jetzt hatte ich einen Schlüssel, aber wusste nicht, wo ich den benutzen kann. Und rannte da durch die Wartburg und suchte nach der nach der passenden Stelle. Die Lösung war, es war das Schließfach selber. Und zwar in einem der Schließfächer war ein kleiner Tresor und dazu war der Schlüssel. Genau, fand ich einen geilen Geocache. War richtig cool. Ja, Stefan, eine Wortmeldung. Genau. Ich erinnere mich an den Podcast, wo du mich in die Sphären des Geocachings eingeführt hast. Und da wurde doch eigentlich gesagt, dass Geocaches auf frei zugänglichen Gelände sein müssen. Du hast sehr gut aufgepasst. Also für euch, ihr könnt das mal nachhören. Einer der vergangenen Podcasts oder zwei sogar oder vielleicht sogar drei ging ganz speziell um das Thema Geocaching. Und richtig, ein Geocache muss 24/7 erreichbar sein, ohne Eintrittsgelder zu zahlen. Bei der Wartburg ist es so, diesen Bereich der Wartburg kann man so betreten, aber nicht 24/7. Ne? Mhm. Ja, also ich fand es trotzdem ganz cool. Ist vielleicht, dann war der ja halb illegal. Genau, für euch zur Info, Folge 8 war's. Ja, genau. Ich springe mal gleich weiter. Ich mache hier mal wirklich den Ratatatata. Wenn ihr da eingreifen wollt, dann tut das. Ne? Ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Fisch geangelt. Einen Fisch geangelt? Und verspeist. Den eben diesen Fisch oder hast du einen Fisch geangelt und dann einen anderen gegessen? Diese genau eben diesen, genau. Also ich habe eine Rotfeder wow. geangelt, die war so groß wie eine, so groß wie meine Hand. Ich habe große Hände. Also ihr kennt das, wie es bei Anglern ist. Ich habe Riesenhände. Und ja. Wie Seitenteile vom Bauwagen. So ungefähr. Er hätte 10 Leute von ernähren können von dieser Rotfeder. War das eine Rotfeder? Ich glaube, die hast du Rotfeder gesagt. Ja, ich glaube, die heißt so. Oh ja, schöner Plötze, Fisch. Eine Plötze. Guck das mal. Ist ein anderer Name dafür? Ich glaube ja. Rotfederplötze müsste derselbe Fisch sein. Nur erzähl uns noch, wie sie schmeckt. Sehr gut. Dieses Krätenzeugs muss man halt können. Ich hatte aber professionelle Unterstützung, dass man diese Kräten irgendwie gut rausbekommt. Und um Haaresbreite hätte mir ein Fisch ins Gesicht geklatscht. Gott sei Dank war keiner dran. So habe ich nur den Haken im Gesicht gehabt. Also alles gut. Ja. Interessanter Sport. Hättest du einen Urlaubssouvenir gehabt? Ja. Also Rotfeder kann ich sagen, auch als unechtes Rotauge, Rötel oder Rotblei bekannt. Da muss ich mich revidieren, das war eine Plötze. Dann war es eine Plötze. Plötze? Ja, ich bin ein bisschen frisch auf dem Gebiet. Stimmt, Rotfeder, Rotauge, aber das war kein Rotauge, das war eine Plötze. Die Rotfeder ist leicht grünlich, schimmert grünlich. Wie der Name schon sagt. Ja. ein kleiner Nebenfakt, kommt daher der Name Plötzensee? Ja. Ja? Ja, wahrscheinlich nein, keine Ahnung. Also bei Plötze steht auch hier Rotauge, ein Karpfenfisch. Ja, egal. Also auf jeden Fall war es kein Hecht. Wir haben unser Bestes gegeben, aber wir haben keinen Hecht aus dem Wasser ziehen können. Also Rotauge ist richtig. Rotauge, Plötze, ja. Passt. Wer sagt, dass Angeln langweilig ist, lügt, definitiv. Also ich fand's echt cool. Man sitzt zwar da und also man ist schon ziemlich beschäftigt, die ganze Zeit auf diese, ich hab die ganzen Fachworte vergessen, dieses Ding, was aus dem Wasser guckt, zu gucken. Die Boje? Naja, Boje heißt sie nicht. Wie heißt denn das Ding? Kleine der Köder? Nee, der Köder hängt da unten dran. Die Fische sind übrigens so intelligent, die fressen dir den Köder vom Haken. Und ihr wisst, wie das Ding heißt. Pass auf, wenn ihr wisst, wie dieses Ding heißt. Dann schreibt uns. Dann schreibt uns unbedingt. Ich kann heute Nacht nicht schlafen, wenn ihr mir den Namen Und das hat. Bringt uns gleich dazu, dass wir hier einen kleinen Einschub mal machen. Nämlich, uns zu schreiben ist jetzt ganz, ganz einfach geworden, weil die podcastbegleitende Website podcast.juber.de bietet seit neuestem die Möglichkeit, uns per Klick irgendwie eine Nachricht über ein Formular zukommen zu lassen. Und wir bitten um reichliches Ausprobieren in Anspruch nehmen. Sagt uns, gebt uns die Antwort auf unsere Fragen und sagt uns, ob wir alles richtig machen. Genau, und da haben wir gleich die Testfrage. Wie heißt das Ding, was an der Angel ist und was immer anzeigt, ob ein Fisch dran ist? Da muss man so, das ist so ein Stäbchen mit so wie so einer Boje und wenn das untertaucht, das macht so ganz minimal, dann muss man, jetzt Profi-Tipp von mir, wie eine besenkte Sau die Angel hochreißen, ja. damit du diesen Haken in den Kiefer des Fisches reinrammst und ihn rausziehst. Ach so, also da kommt es echt auf den Schwung drauf an. Richtig. Sonst lacht richtig. Er sich. Mein großes Tierherz, da hat es halt einfach nur für einen etwas dümmlicheren Fisch gereicht, der auch ohne viel Ruck rauskam. Ja, ist ein Karpfen, ne? Nein, das ist kein Karpfen. Das ist ein Fisch, der ist so groß wie eine Kinderhand. Nein, der war schon ein bisschen größer. Familie der Weißfische. Ja, das kann sein. Ja, mega Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe mich auch ziemlich wahrscheinlich berechtigterweise glatt angestellt. Ich habe so den einen oder anderen Plastikköder auf dem See verteilt. Ah, du hast dich Anfänger glatt da angestellt, sagt man. Ja. Das bei dem Fisch. Kennst du das, wenn man, also man muss ja die Angel so rausschleudern und bei mir war es dann so der Fall, dass der Köder in die eine Richtung flog, der Angelhaken in die andere. Da mussten die Leute Abstand halten wahrscheinlich. Aber ich hatte professionellen Angler dabei, der sogar in der Lage war, mit einem anderen Köder seinen Köder zu fangen. Das ist cool. Ja, einen Profi dabei zu haben, ist immer gut. Also und? Da muss man sagen, das ist sehr erstaunlich. Es gibt Köder, die bewegen sich wie echte Fische im Wasser. Dann kurbelst du und dann geht dieser Fisch, je nachdem wie schnell du kurbelst, unter Wasser und schwimmt und du denkst, du hast einen Fisch an der Angel. Wir können mal ein Video raussuchen, Stefan. Es gibt im Internet ein Video mit, ich glaube, 50.000 Aufrufen, mit total vielen negativen Bewertungen. Ich glaube, das mieseste Video, Video mit den miesesten Bewertungen, was ich hier ins Internet gestellt habe. Und da geht's genau um diese Angelköder. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Ich glaube nicht. Doch, das Video ist wirklich gut. Das Problem ist, diese Herdentriebe, die es gibt, wenn einer sagt, was ist das für ein Scheiß, dann schreiben 5 andere Leute darunter, ja, was ist das für ein Scheiß. Wenn einer schreibt, ist ja cool, dann schreiben die anderen auch, ja, echt cooles Video. Richtig. Also, es wird Zeit, dass sich das Blatt bei diesem Video wendet. Den Link gibt's in den Shownotes. Unter podcast.juber.de, da könnt ihr ja dann auch, was Marc gerade sagte, die Kommentare abgeben. Ganz genau. 2 Sachen sind mir noch eingefallen. Du hast gesagt, du hast einen Profi dabei gehabt. Das ist ja auch selbstverständlich. Das ist ja auch Pflicht, soweit ich weiß. Oder ist das Bundesland abhängig? Weil ich habe mal gelernt, wenn man angeln will. Ja, also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich wirklich die Angel gehalten habe. Da kann ich jetzt gar nicht so mehr mit Gewissheit sagen. Okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du hast den Fisch illegal gefangen und illegal gegessen. Also er hat nicht inhaliert. Okay. Irgendwas davon war legal. Ja. Nein, also wir haben nicht wild geangelt. Fische. Fische. Ja. Wild wäre ein bisschen schwer für die Angel. Stimmt. Ja. Also es war auf jeden Fall legal für den einen oder anderen von uns. Liebes Ordnungsamt, wenn ihr Renés Adresse haben wollt, dann schickt uns bitte eine E-Mail, nutzt das Kontaktformular. Ich muss dazu sagen, ich habe gerade was getrunken. Ich bin mir nicht sicher, ob du das so alles, was hier gerade erzähle, der Wahrheit entspricht. Apropos Ordnungsamt. Ja? Ich gehe neulich zu so einem Typen vom Ordnungsamt und sage zu ihm, du hast so weiche Hände, bist du arbeitslos? Ich glaube, es wird. Der ist von Fips Asmussen. Ich habe neulich, wo ich von der Polizei angehalten, ja. Da sagt die Polizei, ich gucke sie an. Die Bulette. Die weiblichen heißen Buletten. Ich sage Polizistin, weil ich respektiere unsere Polizisten. Also mal schämlich. Sag ich zur Polizistin. Bloß weil man Bulle sagt, heißt es doch, ist es doch nicht despektierlich. Ja, wenn es mit Masken meint, ist keine Ahnung. Auf jeden Fall sage ich zu ihr so, wie viel? Und da sagt sie, 40 Euro. Da sage ich, ja, ist okay, steig ein. Auch von Fips Asmussen. Ja, wir müssen ihn ja heute ehren. Ne? Definitiv, ne? Also ihr merkt schon, es ist eine sehr turbulente Sendung und die Kontaktmöglichkeiten wurden ja jetzt schon immer wieder angesprochen. Deswegen spielen wir jetzt den jetzt Trailer dafür ein. Drunter und drüber. Genau. Aber gerne, Mats ab. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@juber.de und folgt uns bei Instagram unter podcast.iidi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Jetzt können wir ja so langsam zum Konzept zurückkommen. Ja. Stefan, du fragtest mich vor einigen Minuten, wie mein Urlaub so war. ich war an einem Badesee gewesen. Schön. Mega, mega geil. Wo du gefischt hast. Nee, ich angel nie aus dem See, in dem du badest. Alte Badeweisheit, ne? Genau. Ja. Und um dich rum, wenn das Wasser um dich rum warm wird, dann kannst du wieder rausgehen. Ja. Ich war tatsächlich an so einem komplett idyllischen, Bergabbausee. Also irgendwie, wenn die Kohle abbauen, dann entstehen da mal irgendwelche Löcher, die sich mit Wasser füllen. Spiegelglatter See. ruhiger See, 2 Kilometer Fußweg durch den Wald dahin. Kannst dir vorstellen, wie belebt der See war. Da war nichts los. Und die Fische schwommen dir um die Füße. Mhm. Könnte man das einen Baggersee nennen? Ich glaube, das heißt so, ja. Der Besitzer, oder ein Tagebausee. Ja, sowas, genau. Der Besitzer war E.ON, also oder ist immer noch E.ON. Genau. Mhm. Und es ist da rechtlich so gelöst, es gibt keine Schwimmfreigabe für diesen See. Aber es ist auch nicht Baden verboten. Es steht aber auf dem Gelände betreten. Ach, siehst du? Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Schild wirklich da stand. Also geht das wieder los? Auf jeden Fall halt auf eigene Gefahr. Ne? Ich habe mal gehört oder ich habe im Zuge dieses Sees gehört, dass man da echt vorsichtig sein soll, weil da manchmal Gesteine ab oder Sand abrutscht und das erzeugt Strudel und zieht Schwimmer unter Wasser. Weiß ich nicht, ob das ein Märchen ist. Bestimmt nicht. Das ist nämlich das Problem bei Baggerseen. Glaub das ich. Heißt, um jetzt auch eine wichtige Message rauszugeben, wir raten davon ab, in Baggerseen baden zu gehen. Ja. Wir können Berlin-Bezug kurz einwerfen. Ganz genau, wollte ich auch gerade sagen. Der Baggersee in Wiesdorf, der ist ja vielleicht bekannt. Mhm. Und da gab es letzte Woche einen Badeunfall, wo das Opfer nicht überlebt hat. Eieiei. Wir können den Berlin-Bezug auch noch viel größer machen. In der örtlichen Presse, Film, Funk und Fernsehen ist seit Tagen, um nicht zu sagen Wochen, irgendwie ständig davon zu hören, dass Leute beim Baden irgendwie ertrinken. Genau. Also das Problem ist offensichtlich nicht auf Baggerseen beschränkt, sondern auf diverse andere fließende und stehende Gewässer. Aufpassen, Leute. Genau, also natürlich, großes Problem ist die Hitze aktuell, der Alkohol und die Selbstüberschätzung. Der Alkohol ist doch kein Problem, das ist die Lösung. Die Alkohol, Lösung ist das. Chemiker würden sagen, Alkohol ist eine Lösung, da hast du recht. Ja, der ist auch gut, Mensch. Ja, richtig knaller Gags heute bei uns. Karlauer jagt den nächsten. Ich sag's euch. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich merke schon, René hat ein großes Problem. Alles, was er hier erzählt, kann ihm zum Verhängnis werden. Wir gucken mal. Weitermachen, weiter. Es gibt eine Sache, die kann mir sicherlich nicht zum Verhängnis werden. Ne? Mein Nachbar hat neulich zu mir gesagt, dass er seiner Frau eine Kette gekauft hat. Und da habe ich gesagt, ey, geile Idee. Meine rennt nämlich auch mal weg. Meine verlässt auch immer die Küche vorzusagen. Noch eine Reminiszenz an den seligen Fips Asmussen. Ja, mega. Aber René, kurzer Corona-Bezug. Wie war der Urlaub bezogen auf Corona, auf Regeln, Abstand, Mundschutz? Ich habe überall, wo man Mundschutz tragen muss, den Mundschutz getragen, ja. Und vielleicht kommen wir da fast auch gleich schon zum Feedback. Mhm. Denn es gibt Feedback. Deine Frage beantworte ich gleich. Und zwar, wir müssen jetzt irgendwie das System beibehalten, ne? Sonst, wenn es jetzt hier geordnet zugeht, dann kriegen unsere Zuhörer eine Krise. Wir haben sie jetzt schon so drauf eingestellt. Also, Feedback. In der letzten Sendung, ja, bei ungefähr 17:37, ich ahne es, sprachet ihr über diese Maskengeschichte und da war das auch schon ein Thema. Spürt man die Maske im Urlaub? Da ging es so ein bisschen in die Richtung, dass das in Berlin ein Problem ist. Also erstmal so im Urlaub ist es alles normal. Man muss halt überall, wie in Berlin auch, eine Maske aufsetzen. Am Badesee natürlich nicht. Dadurch, dass ich viel in der Natur war, bin ich mit der Maske nicht so oft in Berührung gekommen und habe sie tatsächlich das eine oder andere Mal vergessen. Skandal. Hieß für mich dann immer Maske nachkaufen oder eben 4 Kilometer zurückfahren ins Ferienhaus und die Maske holen. Lass mich eine kleine Zwischenfrage stellen. Wie viele Masken hast du denn mittlerweile nach deinem Urlaub? Dadurch, dass es die nur im 10er-Pack gibt, sind es tatsächlich nur 10. Ja, und in so Tierpark oder andere, wie sagt man so, Sightseeing-Geschichten sind natürlich in den Bereichen, wo man mit vielen Leuten aufeinander trifft, wie Eingangsportale mit Masken, ansonsten ohne. Also nichts Besonderes. Und in Berlin, und da geht mein Einspruch hin, hattet ihr gesagt, bei ungefähr 17:37 im letzten Podcast, dass die Berliner sich größtenteils gegen die Masken wehren und viele Leute in den Öffentlichen keine Maske tragen. Ja. Dem muss ich vehement widersprechen. Ich habe jetzt die letzten Tage nochmal ganz bewusst darauf geachtet. Ich habe keinen einzigen Menschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen 7 und 8 Uhr und zwischen 17 und 18 Uhr ohne eine Maske gesehen. Ja, das muss man auch differenzieren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das auch so gesagt haben. Im Berufsverkehr ist es sehr diszipliniert auf jeden Fall. Das stelle ich auch immer wieder fest. Das kam absolut nicht rüber. dann stellen wir das hiermit klar. Ja, muss. Es ist doch immer selektive Wahrnehmung. Genau. Keiner von uns schaut 24 Stunden und schaut sich irgendwie einen repräsentativen Schnitt durch die Bevölkerung an. Das ist doch klar. Wenn ich Leuten ins Gesicht gucke und sie haben eine Maske im Gesicht, dann ist das keine selektive Wahrnehmung. Also ich kann definitiv sagen, selbst heute habe ich wieder Leute ohne Maske gesehen in den Öffentlichen. Echt? Wir fahren aber andere Strecken. Und es liegt auch daran, dass natürlich jetzt auch verstärkt kontrolliert wird, was ja anfangs nicht der Fall war. Ne? Habe ich noch nicht erlebt, freue ich mich aber drauf. Ja. Gut. Weiteres Feedback. Bei ungefähr 42, 47 in der letzten Podcast-Ausgabe. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Zeitangaben können wir uns sparen. Okay, da komme ich noch zu. Kamt ihr auf die Infektionsschutzverordnung zu sprechen? Fand ich super interessant. Also wusste ich ehrlich gesagt, du guckst so kritisch. Ich fand es wirklich interessant. Ach, das ist jetzt Lob. Das ist Lob. Ich dachte schon. Ich habe auch gedacht, jetzt kommt gleich der Holzhammer. Ihr da wieder für einen Blödsinn erzählt. Tonalität. Mein Psychologe hat gesagt, du musst mit der Stimme arbeiten. Das habt ihr richtig, richtig toll gemacht. Das war so informativ. Da habe ich was dazugelernt. Ohne Scheiße. Donnerwetter. Das war schon was. Ich wusste heißen. Gar nicht, dass es sowas gibt. Fand ich interessant. Was ich nicht so toll fand, ist, dass ich bei dieser Party nicht eingeladen war. Aber das steht auch in meinem anderen Blatt und ich bin auch nicht da. Ja, wir wussten ja, dass du nicht da warst. René, nach der Party ist vor der Party. Na, so, verstehe. Ich will dich springen sehen. Das wirst du. Bei ungefähr 37:22 ging es um das Thema Chiptune. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da wurde meine Erwartung nicht ganz erfüllt, weil ich dachte, Chiptune und Sit-Tune sind von der Tonalität her diese, primitiven Klänge und dann in der Pause dieses doch fast orchestrale Musikstück zu hören, hat mich schon sehr überrascht. Ja, das habe ich ja extra dazu gesagt, dass es eben nur ein Remix ist. Das heißt, die haben einen Chiptune genommen und den eben in die poppiger gemacht. Genau. Es ging nur um das Musikthema, was eben transportiert wurde mit etwas moderneren Mitteln. All die, weil ich nicht wollte, dass die Leute nicht nur diese ungewohnte Art der Musik hören müssen, sondern auch noch sehr ungewohnte Klänge. Für uns älteren Kalibers sind die 80er noch sehr präsent und wir kommen mit diesen Chiptunes vielleicht eher klar. Also den Charakter, richtig, den hat man rausgehört, das kam aber ziemlich spät erst. Also ich dachte wirklich, oh geil, jetzt kommt hier so eine alte C64-Mucke, ne, mit diesen quäkenden Tönen und so. Und dann kam dieses Lied, aber innerhalb des Liedes habe ich dann den Charakter eines Chiptunes, wenn man es so nennen will, rausgehört, ja. Hat mich übrigens dazu gebracht, Marc, du als auch DAW-Nutzer, also hier digitale Audio-Produktion, Workstation. Ich habe für GarageBand mir ein Plugin geladen, was 8-Bit-Sounds erzeugt und werde mich definitiv, weil es mich echt in den Finger gejuckt hat, mal damit auseinandersetzen und mal versuchen, da was hinzubekommen. Das klingt doch gut. Wir sind gespannt. Ja. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe schon richtig Bock drauf. Mit der Zeit ist das ja immer was anderes. Also ich denke, in Podcast-Folge 40... In zwei vom Wochen? Nächsten Jahr, vom nächsten Ach so, Jahr. Okay. Nein. Da gibt es die Premiere. Schauen wir mal, will nicht so viel versprechen. Ja. Dann mein Lieblingsspruch in der letzten Sendung war gewesen, die Anzahl der Fragen ist größer als die Zahl der Antworten. Ich finde das, diesen Spruch hat Marc gesagt in Bezug auf die Corona-Situation. Ich finde das ein Megaspruch, um auszudrücken, um diese Unwissenheit und Ratlosigkeit auszudrücken. Die Ohnmacht. Sehr schöner Spruch. Hat mir wirklich gefallen. Ich möchte ihn nochmal wiederholen zum Mitschreiben für die, die jetzt schon einen Stift gezückt haben. Ich sage ihn mal langsam und ohne Kommas. Die Anzahl der Fragen ist größer als die Zahl der Antworten. Einfach mal setzen. Marc Fischer. Bedanke mich sehr für dieses konstruktive Feedback. Ich werde das weiterleiten. Ja, super. Und dann noch ein zweites oder ein drittes, ein weiteres Lob. Ein x-tes Lob. Dieses Lob geht in Richtung eines Zuhörers. Ich möchte mich an dieser Stelle auch wirklich sehr ernst gemeint bei unserem Zuhörer Peter bedanken. Peter, Stefan, ey, ich kann dir nicht ins Gesicht gucken, wenn du dabei grinst. Ich meine es wirklich ernst. Ich find's cool, dass Peter, und das nicht erst seit 2019, 2020, sondern schon seit 2005, ja, glaube ich. Ein langer Weggefährte von uns. Regelmäßig brauchbares Feedback abgibt. Und ja, ich gebe zu, dass ich mich im 17. Jahrhundert versprochen habe. Nicht im 17. Im 17. Jahrhundert haben wir mich noch nicht versprochen. Ich habe mich über das 17. Jahrhundert versprochen. Ja. Ihr habt das geklärt. Und da haben sich, ihr habt mich super aus der Scheiße gerissen. Danke, Stefan. Danke, Marc. Ja, wir haben uns ja gerne. Auch ein bisschen blamiert, aber ich glaube, wir haben es am Ende nochmal klargestellt, wie das funktioniert. Ja, da saß ich auch kurzzeitig und dachte so in der Licht, die Dummies, die. Ja. Diesmal bin ich nicht der. Ja. Nee, also Peter, danke für dein Feedback. Das uns bringt das wirklich was. Ne? Nicht, dass wir jetzt wissen, wie 17. Jahrhundert funktioniert, sondern dass wir wissen, dass Leute nicht nur zum Einschlafen hören, sondern auch um die Informationen, die wir von uns geben, von sich zu geben. Quatsch, was wollte ich sagen? Egal. So, und auch vielen Dank an Nadine, von der es ja auch Feedback gab. Nicht einfach nur Nadine 78. Genau. Nadine Engel 78. Ja, ich glaube, sie wollte jetzt nicht, dass wir ihren Nachnamen jetzt noch 15.000 Mal hier erwähnen, aber... Ach, das ist ihr Nachname? Ja. Oh, sorry. Jetzt habe ich zu viel verraten. Nicht der Vor-, nicht wir der Nachname, nicht der Nickname. Genau. Ja, das glaube ich war's mit dem Feedback. Ja. Ja, kurz und knapp. Ja, kurz und knapp. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Hälfte der Zeit ist rum. Pause und dann ist schon fast Ausklang. Genau, ich habe immer mal versucht, als du vorhin von der Musik gesprochen hast, habe ich immer versucht, irgendwie einzugreifen, aber du hast so schön das Feedback weitergelesen, deswegen kommen wir jetzt zur Pausenmusik. Jetzt schon? Und da, ja. Echt jetzt? Na klar. Das heißt, wenn wir jetzt schon die Pause machen, heißt es ja, dass wir die Hälfte schon rum das haben. Das hat nichts zu sagen. Ja, haben aber wir haben doch. Wir nicht mal ausgemacht, dass wir die Sendung einfach mal unmerklich verlängern auf auf 2 bis 3 Stunden? Du René, du warst letztes Mal nicht dabei. Wir haben die Regeln. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Nein, das hat ja nichts zu sagen. Aber ich finde, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Die Pause kommt um ein bisschen Musik nach dem zu ersten Drittel. Kommt die Pause für euch? Genau, nach dem ersten Drittel. Ich möchte kurz noch, bevor jetzt gleich die Pause kommt, weil ich möchte es gerne noch ein bisschen rauszögern. Einen habe ich noch. Oh, da kommt was Humoriges auf uns zu. Ich spüre es. Nee. René liest. Mir fällt nur ein, Stefan stellt sich jetzt garantiert die Frage, ob ich eigentlich ignorant oder einfach nur dumm bin. Und ich kann dazu nur sagen, ich weiß es nicht, interessiert mich auch nicht. So, also, in diesem Sinne. Sehr gut. Schönes Schlusswort. Das war der Podcast. Nein, wir machen jetzt erstmal Pause. Und René, noch nicht aufhören. Du stellst ja heute einen Song vor. Ah, Premiere. Und zwar heißt der Secret Road. Genau, in Anlehnung an diese Chiptune-Thematik habe ich mal gewühlt im Archiv und habe was gefunden, was wir tatsächlich auch schon für einen Trailer benutzt haben auf Instagram. Ich weiß nicht mehr genau für welchen. Ich glaube für den Geobastard-Podcast. Und da könnt ihr mal reinhören. Der ist ein bisschen chiptunig und da wünschen wir euch jetzt kurz ein bisschen Erholung. Zu Deutsch Sekretstraße. Ah ja, genau. Secret Road. Ja, da sind wir zum zweiten Teil der 39. Folge. Entspannte Musik. Genau, und die hat uns jetzt wieder ein bisschen runtergebracht. Das heißt, ab jetzt läuft hier alles nach Plan. Und 30 Sekunden später stellen wir fest, nein. Ich wollte übrigens noch eine Anmerkung bringen. Ja. Ihr habt die ganze Zeit vorhin... Nein, du hast die ganze Zeit vom Fischen vorhin erzählt und da kommt nicht der Hammer Phipps Asmussen weg. Das verstehe ich nicht. Liefer du den. Na, Marc, erzähl den bitte. Hallo, Herr Fischer, ich möchte gerne mit Ihrer Tochter fischen gehen. Aber ich heiße doch Vogel. Ja, aber ich wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen. Genau, na, den habe ich vermisst. Der Fipsi, ey. Ja, apropos, sehr schade. Ich hatte, das ist jetzt... Was heißt dieses Zzzzt? Ich weiß es auch nicht, aber ich finde es lustig. Stefan, tickst du gerade, oder? Ach so, warte mal. Genau, es klingelte neulich bei mir an der Tür und war Westbesuch da. Das ist jetzt kein Witz. Nur zwei ganz witzige Anekdoten aus diesem Westbesuch. Der hat erzählt, dass der zur... Oder sollen wir das in einer anderen Sendung machen? Du hast schon angefangen, jetzt hast du unsere... Die Leute heiß gemacht. So sieht's aus. Schön reingedrängelt. Und zwar hat der erzählt, er war zu DDR-Zeiten als Schüler in West-Berlin gewesen und dann haben die, du kannst in West-Berlin ja an die Mauer ran und da gab es so Hochstände zum Rübergucken und einen gab es wohl am Brandenburger Tor. Jetzt muss man wissen, auf DDR-Seite war ja nicht nur dieser Todesstreifen, der so ein paar hundert Meter breit war, sondern am Brandenburger Tor war das sogar bis zum Hotel Adlon. Also wenn ihr in Berlin seid, stellt euch mal ans Hotel Adlon. Das ist die nächste Stelle, die wir als DDR-Bürger oder als Ostberliner an das Brandenburger Tor durften. Also wir kennen das auch nicht größer als die im Westen haben es sogar größer gesehen als wir. Viel größer. Viel, viel größer, genau. Und auf jeden Fall guckte der aus der Westseite von diesem Hochstand rüber und sah den Platz vom Brandenburger Tor, den Pariser Platz, und guckte rüber und sah keinen Menschen da und fragte sich, wohnt da überhaupt jemand? Die Stadt ist leer. Also, offenbar war man der Annahme, in Ostberlin wohnt niemand, aber viel besser fand ich, dass er zu mir sagte, wir saßen zusammen beim Grillen und sprachen irgendwie halt über die alten Zeiten, wie wir die so erlebt haben, und dann kam er mit der Banane um die Ecke, ne? Und da sagte er so zu mir, sag mal René, stimmt das, dass ihr im Osten die Banane mit der Schale gegessen habt? Stimmt nicht. Nee. Also es gibt, ich habe von diesem Gerücht auch noch nie gehört, aber wir konnten uns von Marc bestätigen lassen, dass dieses Gerücht offenbar nur teilweise im Westen verbreitet war, dass der Ostler seine Banane mit der Schale isst. Wir in West-Berlin haben davon noch nichts gehört. Ich halte das für alternative Fakten. Es kann sogar sein, dass ihr in West-Berlin nicht mal eine Banane hattet, weil es war ja nun auch nicht so einfach, in so einem eingekesselten Raum an irgendwas ranzukommen. Mhm. Aha. Ich habe gehört, Westberliner zu sein war fast bedauernswerter als Ostberliner zu sein, weil du als Westberliner unter Umständen noch schwieriger rausgekommen bist. Wenn du nicht das nötige Kleingeld hattest. Ui, ich habe nie versucht, einen Volkspolizisten zu bestechen. Nein, nicht deswegen. Ich meine, du musst ja auch so eine, du musst durch eine Republik durch, um irgendwo in dein Urlaubsziel zu kommen. Es sei denn, dass du im Osten Urlaub gemacht, war vielleicht jetzt nicht so erstrebenswert. Das teuerste war es, in den Osten selber einzureisen. Der Transit selber war kostenfrei, aber wenn du in den Osten rein wolltest, musstest du ja Zwangsumtausch leisten. Wobei, jetzt müssen wir mal die Kuh im Dorf lassen, oder wie man so schön sagt. So hoch war das nun auch nicht. Ne? Also ich hatte mal geguckt, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass dieser Zwangsumtausch dann doch nicht so hoch war, wie der jammernde Westberliner mal gesagt hat. Der jammernde Westberliner, war? So. Ich bin hier falsch. Leute, holt mich hier raus. Jetzt haben wir ja schon fast wieder mental die Mauer hochgezogen. Nee, ja, genau. Es war eigentlich alles schon vorbei. Wir waren schon drüber hinweg, aber jetzt ist sie wieder da. Über 30 Jahre her. Mit dem Arsch eingerissen jetzt wieder. Aufgebaut, meine ich. Genau. Es klingelt schon wieder an der Tür. Es klingelt schon wieder, schon der Westbesuch da. Nein. Und das war nicht mein Handy. Ich glaube, Marc, dieses Zzzzt war die Überleitung für dich und nicht für mich. Ach ja? Nee, warte, ich kann nur einen draufsetzen. Ey, Tierpila. Jetzt habe ich es endlich begriffen. Die 2-Euro-Stücke sind gefallen und jetzt folgt der Übergang. Ganz langsam, die waren aus Alu. Zum Thema kleine Freunde und solche, kleine fliegende die wir Freunde nicht so gerne haben. Es oder auch die Blog, jetzt hätte ich fast den falschen Namen gesagt, die Podcast Gadget-Ecke. Marc, bitte stell uns mal das neue Gadget vor. Es begab sich zu der Zeit, dass kleine fliegende Viecher mich umschwirrten und mir etliches... Und diese Biene... Okay. Stefan, sitz. Na jedenfalls irgendwie, sie umschwirrten mich und sie brachten mir allerlei Ungemach, weil sie waren der Meinung, mich irgendwie zu beglücken stechenderweise. Ich fand das überhaupt nicht so bestechend. Und ihr wisst ja, wie das so ist, die Mücke kommt, sie sticht dich, dann fliegt sie wieder davon und man hat gar nicht bemerkt, dass man gestochen wurde. Und irgendwann fängt das Zeug dann irgendwie an zu jucken. Was macht man da? Mhm. Und da gibt es diverse technische Hilfsmittel, die einen da aus der Bedrulle holen sollten. Und ich erinnere mich, dass ich in einen Herrenausstatter für den Naturburschen, ich denke, wir können den Namen schon sagen, wir sind ja nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nämlich bei Globetrotter, dort holte ich mir einen Schlafsack und hatte noch etwas Geld übrig. Und dann habe ich gesehen, ah, da gibt es so etwas Kleines irgendwie, was man so in die Hand nehmen kann. Und das soll einem bei Mückenstichen helfen. Ja. Das heißt Zap It. Und Zap It. Und bitte nicht umschalten. Das ist nichts anderes als so ein Teil von einem elektrischen Feuerzeug mit einem sogenannten Piezo-Element. Ich erkläre das kurz. Also der Elektroschocker für Insekten quasi. Nicht für die Insekten, nee, das ist ja schon weg, sondern das Insekt. Für den Insektenstich. Ach so, also nicht hier, für das Hinterbleibsel. Ich hätte jetzt gedacht, grill mich. Es funktioniert so wie bei einem Feuerzeug. Man hat einen Knopf, den man runterdrückt und an dem Klickpunkt entsteht ein Lichtbogen. So ein kleiner Blitz, der da entsteht. Mit dem wird normalerweise das Gas aus dem Feuerzeug entzündet. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hast du so ein kleines Ding, was du mit einem Daumen irgendwie so betätigen kannst und du sollst es auf die Haut drücken. Und du drückst von oben den Knopf runter und auf der anderen Seite an deiner Haut machst irgendwann Peng und da entsteht ein kleiner Lichtbogen und du bekommst eine gefeuert, wenn man so dann will. Dann teserst du dich quasi selber. Ja. Ja. Und wenn man das an der falschen Stelle macht, wo nämlich schön irgendwie die Nervenstränge langlaufen, dann kann das einfach mal schön in alle Richtungen 10 Zentimeter ausstrahlen. Aber ich will da ist die ganze Sache nicht verteufeln. Du machst nicht gerade gute Werbung dafür. Don't try this at home. Das mag eine tolle Geschichte sein. Es gibt Leute, die gut damit zurechtkommen. Bei mir hat das ehrlich gesagt noch nicht so angeschlagen. Aber deswegen reden wir ja darüber. Denn wenn ich das eine verteufel, gegebenenfalls. Das ist quasi für Leute dann, die die auf Schmerzen stehen und von Insekten gestochen werden. Ja. Na, da hast du es jetzt nicht ganz richtig verstanden. Also ich sehe das Ding mittlerweile eher als Party-Gag. Man begrüßt irgendjemanden und okay. Hintenrum hält man das Ding irgendwie an seinen Oberarm. Yeah. Katzing. Oder ganz genau. Und nimmt einen Zehner mit aus einem dem gewaltigen Schlumpf wird man sein Gegenüber zu Asche. Das machen die an der Warschauer Straße auch immer abends. Ja. Nicht antanzen lassen, Stefan. Nicht antanzen lassen. Ja. Nein, was ich sagen wollte, da ist ja garantiert eine große Sicherheitseinweisung mit bei in der Packung, oder? Null. Das ist auch völlig ungefährlich. Weil es ist doch Gesundheit, aber wenn du so eine Nerven triffst, ist kein Nein. Problem. Es sei denn, man hat ein fortgeschrittenes Nervenleiden und vielleicht sollte man es nicht zu nah an einem Herzschrittmacher verwenden. Das wäre schlecht, ja. Na, wir lachen drüber, aber es gab bestimmt schon mal bestimmt Zwischenfälle. Was kostet der Spaß? Circa 5 €. Okay, alles klar. Also bin ich schon am Zweifeln, ob das irgendwelche medizinischen Wirkungen hätte. Jetzt kommen wir der Verschwörungstheoretiker. Genau, man sagt nicht Verschwörungstheoretiker, man sagt Verschwörungsmythiker, denn von einer Theorie kann an der Stelle nicht die Rede sein. Wir erinnern uns. Ein Mythos. Gut, dass wir einen intelligenten Menschen hier haben. Also ich bin der Therapeut. Danke, René. Ja, aber gibt es noch andere Geräte oder andere? Ja, genau. Also ich wollte nur kurz zu der Wirkungsweise kommen. Irgendwie dieser Lichtbogen, also dieser kleine Blitz, der da entsteht, der soll deine Haut an der Stelle erhitzen und das heißt, Fleisch soll, unter der das Haut. Das ist also nicht erwiesen. Das ist schon Hitze, die da rauskommt, die da entsteht. Ich sagen wir es mal so, ich weiß nicht, wie oft man da irgendwie so einen kleinen Blitz erzeugen muss, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, damit das Ganze irgendwie so heiß wird, damit das funktioniert, weil nach meiner Erfahrung funktioniert das einfach, wie sage ich es nett, gar nicht. Mhm. Stattdessen. Oder nur homöopathisch. Ja, man muss halt dran glauben. Ja. Aber das ist hier weder eine theologische Sendung noch eine Glaubensfrage, sondern wir kommen zu Teil 2 meines kleinen Monologs, ganz genau. Stefan sagte ja, was gibt's denn da noch so? Ja. Da gibt es nämlich dieses andere nette Gerät, was ich dann noch, jetzt ist mir der Name auch eingefallen, das sogenannte Bite Away. Dabei handelt es sich um ein Gerät, in etwa in Form, Farbe und Fabrikat zu vergleichen mit einem etwas dickeren Stift, an dessen einen Ende ein Element ist, was man auf die Haut drückt und dann ist das Ganze noch batteriebetrieben und man hat zwei Knöpfe darauf. Der eine sagt dann eben, was weiß ich, irgendwie, ich mache dir die Haut jetzt heiß mal so für 15 Sekunden. Der andere Knopf sagt, ich mache dir die Haut heiß, bis sie dir vom Knochen fällt. Nein, Spaß. Sagen wir mal so 25 Sekunden. Na, jedenfalls, der zweite Knopf für 25 Sekunden, wenn man das Zeug an die Haut hält und drückt den und das wird heiß, das wird so heiß. Der Knopf für die 25 Sekunden ist echt nur was für richtig harte Kerle. Da bin ich raus. Also auch für die nächste Party ganz gut. Also kurzer Erfahrungsbericht von meiner Seite. Ich kenne dieses Gerät ja auch und ich kenne es seit, glaube ich, 2012 oder 2013 hatten wir in der Resi, in der Redaktionssitzung rausgefunden. Und der Knopf zum lange drücken, ich dachte mal, das wäre die Normalvariante und der zum kurz wäre für Weicheier. Deswegen, meine Kinder kennen das Ding auch, weil die sind auch sehr insektengeplagt, dadurch, dass wir in der Vergangenheit sehr viel Zeit an der Spree verbracht haben, also mehrere Tage an den Wochenenden. Und bei denen habe ich dann immer den längeren Knopf genommen und das Ding hat super funktioniert. Das hatte nachher schon ohne Ansetzen funktioniert. Ich brauchte es nur aus der Tasche holen, da hört der Mückenstich schon wieder auf. Schön, ja, die also eigenen Kinder traumatisiert. Schocktherapie. Teure Nähe. Ja. Und übrigens kurz zur Form, du hast beschrieben, das sieht aus wie ein Stift. Das ist eine Lüge. Das sieht aus, als hätte man es bei Orion gekauft. Ja. Ah, ich verstehe. Okay. Es sieht aus wie ein erotisierendes Werkzeug. Ich gebe euch den Tipp. Nicht einführen und den Knopf drücken. Wirklich nicht. Das machst du einmal. Gut. Das machst du nur einmal. Dann doch lieber dieses, andere kleine Ding mit den Blitzen. Klick, klick, deswegen. Nicht zu Hause nachmachen. Und auch hier können wir zum Preis was sagen. Ist nämlich ein bisschen teurer. Circa 25 Euro aktuell haben wir recherchiert. Und wir haben festgestellt, dass der Preis sich seit 2013 oder 2012, wann das war, nicht geändert hat. Ist der, was stabil. Eine sehr, sehr, sehr, sehr große Überraschung, ja, ist. Zu Preisen kommen wir gleich nämlich auch noch. Und da erwartet uns dann eine nicht allzu große Überraschung, sondern da wird unsere Erwartung dann eigentlich erfüllt. Ja. Wir können ja im Winter den Preis nochmal checken. Wer sein Geld wertstabil anlegen will, sollte sich Byteaways kaufen, palettenweise, ja, oder aber natürlich Apotheke. Gold. Ja. Aber es und immer sagen, Stefan und René und Mark send me. Genau. Was ich noch ergänzen wollte, es geht ja auch ohne diese technischen Schnickschnack-Hilfsmittel. Es gibt auch Hausmittel oder ganz einfache Tricks. Also wir haben jetzt, gibt ja verschiedene. Es gibt Mücken, es gibt Wespen, es gibt Bienen, es gibt Hornissen. Was hilft gegen Wespen zum Beispiel? Da hatte René ja auch einen super Tipp. Oh, danke, dass du den heute hier unterbringst. Ja. Also ausweichen war es nicht. Funktioniert definitiv nicht. Zerdrücken auch nicht, denn das ist verboten. Wespen, ja. Insekten töten heutzutage nicht mehr. In Berlin 5.000 bis 50.000 Euro Strafe, ja, wobei man sagen muss, die 50.000 Euro Strafe, die werden bemessen an der Größe des Unheils, die man angerichtet hat. Es ist verboten in Deutschland, in den meisten Bundesländern, Wespen aus Spaß zu fangen, aus Spaß oder unbegründet zu töten. Genau. Und man muss auch dazu sagen, also wir haben bei uns im Wespennest schon seit Jahren, es gibt Wespen, vor denen braucht man nicht mal Angst haben. Also ich habe, die kannst du, wenn du willst, auf die Hand nehmen. Das ist aber nicht die deutsche und gemeine Wespe, das ist diese Agro-Wespe. Die wird man anders los, wie Stefan angekündigt hat, der Tipp überhaupt, jetzt Löffel aufsperren, Wasserblumenspritze mit feinem Nebel. Die Wespe denkt, es fängt an zu regnen und fliegt zu ihrem Bau. Alle anderen Tipps wie Kaffee anzünden oder Basilikumblätter irgendwie zerbröseln und in der Gegend verteilen, funktionieren nicht verlässlich. Ja. Die Wasserspritze muss ich dazu sagen, auch nicht immer. Es gibt Wespen, die muss man halt, die musste wässern, damit die sich verdünnisieren. Mhm. Aber man kann sie mit Wasser gut fixieren, weil sie kriegen dann nasse Flügel und dann hat man immer die Chance, auch Tipp, wenn du zu Hause eine Wespe hast, die dir wild durch die Wohnung fliegt, nass sprühen mit der Blumenspritze, bis sie nicht mehr fliegt. Und dann eine Schelle geben. Dann kann man sie aufnehmen mit Papier oder keine Ahnung, da gibt's ja auch Gerätschaften zu, und dann kann man sie dahin bringen, wo sie nicht stört. Deswegen auch ultimativer Tipp von mir noch als Ergänzung, es muss nicht diese Sprühflasche sein, es gibt ja auch zum Beispiel für, aber eine Schelle, eine schöne Schelle auf es die gibt 12. Ja, für Brillen gibt es ja dieses Brillenputzmittel in so einem kleinen Fläschchen und das passt super in die Handtasche auch. Hä, und dann bekleckerst du die mit Brillenputzmittel? Nein, natürlich, nachdem du die Flasche leer gemacht hast, kannst du ja mit Wasser füllen. Ja. Und dann sprüht es aus, so. Ja. Nasenspray, nehmt mal Nasenspray. Wenn die abhängig von, dann habt ihr ja, die nur noch am Arsch. Natürlich nur mit Wasser, ne? Nein, aber es gibt viele coole Hausmittel und ja. Also aber das mit dem Schelle Wasser hilft immer. Nee, funktioniert nicht. Nein. Da machst und du auch sauer mit. Da muss ich sagen, in meiner Kindheit kenne ich das so, als wir einen Garten hatten, haben wir immer so eine Flasche umgedreht aufgehangen und da Sirup reingemacht, sodass die Wespen da reingeflogen sind und nicht mehr rausgekommen sind. Nein, macht man heute nicht mehr. Nee, müsst ihr aufpassen, die gründen dann Start, dann habt ihr mehr, als ihr haben wollt. Ja. Nee, die sind tot dann. Und übrigens, es gibt auch Wespenfallen und ja. Jetzt kommt der Hammer. Die Wespenfallen sind für Privatpersonen verboten, aber Restaurants oder Gewerbe darf sie benutzen. Interessant. Ja, gut. Das war das Thema Wespe und Wespenstiche. Genau, passt auf euch auf. Genau. Der Sommer bietet viele Fallen, was Insekten angeht. So, dann kommt jetzt der Part, auf den ich mich besonders doll vorbereiten musste. Echt? Hausaufgaben. Hausaufgaben. Ja, gucken wir schnell nochmal zu Renés Hausaufgaben. Ihr habt ja Gott sei Dank meine Hausaufgaben in der letzten Folge schon gemacht. Deswegen wir haben einen Teil viel. Gemacht, das war befriedigend, um es in Schulnoten auszudrücken. Ich fand's super. Also die Himmelslaternengeschichte, super informativ. Das stimmt. Das stimmt. Aber wir haben natürlich zwei Sachen vergessen, wo wir nichts mehr anfangen konnten. Nee, Mehrwertsteuer. Wir fangen mal mit den unerotischen Themen an. Mehrwertsteuer. Mhm. Ich habe geschaut. Also, im Affentempo. Mehrwertsteuer, da war die Frage gewesen, wie sich die Mehrwertsteuer entwickelt hat über die Jahre. Deswegen genau. Jetzt ganz schnell. 1968, 10% Mehrwertsteuer. Im selben Jahr noch auf 11% erhöht. 1978, 10 Jahre später, also 12%. Ein Jahr später, 13%. 4 Jahre später, wir sind in 1983, 14%. 10 Jahre später, 15%. 5 Jahre später, wir sind jetzt 1998, sind es 16% und seit 2007 liegt die Mehrwertsteuer bei 19%, 9 Jahre später also. Mhm. Ich kann da kein verlässliches Muster erkennen. Ich kann euch also nicht sagen, wann die Mehrwertsteuer die springt ja nicht mal in Einnahmeschritten, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, wann die auf 30% springt, kann ich euch nicht sagen. Mhm. Es ist aber zu erwarten, dass sie innerhalb der nächsten 10 Jahre definitiv wieder erhöht. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie sich im nächsten Jahr wieder erhöht. Okay, interessant wäre jetzt für mich zu wissen, wir, René, du und ich, wir sind ja in der DDR groß geworden, aber da hast du keine Zahlen, wie die da war. Kannst dich auch nicht erinnern. Okay. Nee, ich weiß auch nicht, ob das eine Rolle spielt, weil es nicht vergleichbar wäre. Ja. Nee, aber wäre ja mal interessant zu wissen. Die Frage ist, ob sie sich generell erhöht. Ich würde sagen, ja. Ja. Das heißt, bei 19% ist noch lange nicht der Deckel. Wie gesagt, sie ist jetzt bei 16% aktuell ja wieder. Das heißt, wir sind beim Stand von 1998 und sie wird am Ende des Jahres wieder auf 19% hochschnellen. Und mein Tipp ist, dass die Mehrwertsteuer im Jahre 2025, sag ich mal, angehoben wird. Mhm. Auf 20%. Ja, wir hatten ja sozusagen, als wir darüber gesprochen haben, auch noch offen gelassen. Bleibt die wirklich nur 6 Monate oder wird das verlängert? Das ist ja auch noch so eine Frage. Nee, ich glaube, das wird. Und jetzt das werden wir Ende des Jahres merken. Ich bin noch tiefer in die Analyse gegangen, weil die Frage, die ich mir gestellt habe, hat die Mehrwertsteuersenkung eine Auswirkung auf für mich als Endverbraucher? Und ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt mega überrascht, dass es nicht der Fall ist oder wen hätte es gewundert. Ich habe mal Lebensmittel getrackt und ich habe gesehen, Milch und Käse sind sogar teurer geworden als vor der Mehrwertsteuerumstellung. Manchmal mit dem klitzekleinen Kniff, dass der Preis im Mai schon gesunken ist, deutlich unter den ursprünglichen Preis, ist der Preis gestiegen, um dann zur Mehrwertsteuerumstellung runterzugehen und immer noch über dem Preis zu sein, den wir vor der Mehrwertsteuerumstellung hatten. Und das trifft besonders auf Milch zu. Milch ist definitiv teurer als vor der Mehrwertsteuerumstellung. Das trifft auf Vollmilch und auf Haarmilch zu. Ich habe beide geprüft. Ja. Mhm. Bio-Eier, die haben seit 100 Jahren anscheinend einen konstanten Preis. Also ich habe nur die letzten 2 Jahre betrachtet. Konstanter Preis, die sind tatsächlich runtergegangen. Und da muss ich sagen, auch positiv überrascht. Die sind 1-2 Cent unter dem Preis, unter dem sie eigentlich sein müssten. Dasselbe gilt für, was habe ich hier noch? Toastbrot. Und für Ich hätte es nicht so klein drucken sollen. Also hum wie num, wir sparen ein paar Cent, die wir aber definitiv an anderer Stelle ausgeben, weil da ist nichts mit Mehrwertsteuer. Heute will ich meine lustige Sendung. Pass auf, ich mache mir ein paar Notizen und druck die dann so klein aus, dass ich selber komme. Und mal gucken, was dann passiert. Ja, Entschuldigung, kann aber passieren, ey. Voll erwischt. Also egal. Letztendlich ist das alles nur ein Zahlenspiel, eine Umverteilung und ja, da, wo es so günstiger wird es an anderen Stellen halt toll. Marc, du machst dich drüber lustig, aber das ist so irgendwie auch mein Lebensmotto. Kennst du dieses italienische Motto, Veni, Vidi, Violini? Veni, Vidi, Vici. Nein, Veni, Vidi, Violini. Er kam, sah und vergeigte. So. Ach so. Der war aber nicht von Fips Asmussen, oder? Ich weiß es nicht. Wir können deswegen nicht verstehe ich nicht, warum du den erzählt hast. Ja. Wir haben heute einen roten Faden. Also, weil es verboten heute Witze zu erzählen, die nicht von Fips Asmussen sind. Ja. Darf den schneide ich raus. Kann ich wenigstens, wir haben noch ein paar Witzbälle. Ich hebe mir auf, ist in Ordnung. Ich erzähle ihn jetzt nicht. Also, so viel Mehrwertsteuer-Hausaufgaben erfüllt. Sehr interessant. Ein Thema hast du noch. Ja, Unterdruckblasen war eine Notiz, die wir gefunden haben, mit der wir nicht anzufangen wussten, was wir da recherchieren wollten. Und wir wissen auch nicht, wie sie zustande kam. Ich habe mir den Podcast angehört, in dessen Aufzeichnung diese Notiz entstanden ist. Stefan, was hat Unterdruckblasen? Womit hat das zu tun? Erinnerst du dich? Diese Notiz, was steckt hinter dieser Notiz? Unterdruckblasen. War das vielleicht irgendein Poster oder irgendwas? Piep. Weißt du es, Marc? Nein. Also wir haben ja schon überlegt, ob es vielleicht meinte Unterdruckblasen, also ja. Unterdruckblasen, also das Substantiv. Aber es stand getrennt auf meinem Zettel. Ich habe den Podcast durchgehört, also es muss eine private Notiz gewesen sein, die nichts mit dem Podcast zu tun hat. Okay, aber du hast sie im Podcast genannt. Nee, im Podcast nein. Das ist Ergebnis unserer Redaktionssitzung, wo der eine halbnackt am Fenster sitzt und popelt und der andere, seine Querflöte reinigt oder so. Ich weiß es nicht. Okay, dann lassen wir es dabei. Dann machen wir da ein Häkchen hinter, ein großes Fragezeichen, aber wir lassen es dabei einfach. Ja, wenn euch da irgendwas so einfällt, weil ihr vielleicht genauer hingehört habt, dann sagt uns bitte, bitte, bitte Bescheid. Nutzt das Feedback von mir. Wir haben schlaflose Nächte. Na, ich nicht, aber du wahrscheinlich, ja. Ja. Na? Ach Mensch, Leute. Oder kam das nicht aus deinem Mund? René, ich kann unter Druck nicht blasen. Weiß nicht, hatten wir irgend so ein Seifenblasenspiel mal? Nee. Da hätte es ja auch hingepasst. Egal, ich weiß es nicht. Ja. Lass es uns einfach vergessen. Und damit kommen wir zum letzten großen Thema, nämlich dem Ableben von Fips Asmussen. Sentimental. Marc macht hier den Türsteher. Ja. Tja. Zu Recht. Also wir müssen euch natürlich ein paar Fakten nennen. Der Mann nämlich eigentlich gar nicht Fips Asmussen. Stefan, sag uns doch, wie er mit bürgerlichem Namen hieß. Er hieß Rainer Pries. Ganz genau, er war ein echter Hamburger Jung. Und hatte eigentlich mit Musik angefangen. Er hatte so eine eigene Musikerkneipe dann irgendwie gegründet in den 60ern. Und er hat dann allerdings relativ zeitig festgestellt, ach du Scheiße, wenn ich hier anfange zu singen. Er hatte tatsächlich irgendwie mal Hits in den Top 20 Charts von Deutschland. Cool. Ja, das eine oder andere. Und er hat festgestellt, wenn ich singe, dann gehen die Leute auf Klo. Wenn ich was von Tucholsky rezitiere, dann bleiben sie stehen und kommen gegebenenfalls vom Klo wieder zurück. Und wenn ich hier Gags erzähle, wenn ich Witze erzähle, dann bleiben die Leute da. Also ist er dann im Laufe der Zeit einfach umgesattelt und wurde wirklich zu einem der größten deutschen Alleinunterhalter. Mhm. Er tourte bis zu seinem Lebensende jetzt mit 82 Jahren ist er gestorben. Er ist vor ungefähr 15 Jahren wegen der Liebe dann nach Sachsen-Anhalt gezogen, in die Nähe von Halle. Alva Bipscht. Ja, ist dort irgendwie jetzt verstorben. Nach kurzer Krebserkrankung. Ein großer ist von uns gegangen. Ein ganz großer. Und wir dachten, wir könnten ihn ehren, indem wir einfach jeder von uns dreien sozusagen mal recherchiert und aufschreibt, was waren eigentlich meine Lieblingswitze von Fips Asmussen. Und dann hauen wir uns das hier in einem Witzbattle gegenseitig um die Ohren. Die Knaller. Definitiv. Definitiv. So machen wir es. Marc, du hast gerade gesagt, der ist Alleinunterhalter. Das klingt jetzt nicht so super erfolgreich. Der war schon sehr erfolgreich. Er hat 7 Millionen Tonträger verkauft. Man darf nicht vergessen, seine Hochzeit hatte er ja so in den 70er, 80er Jahren, wo er wahnsinnig viele Audiokassetten von Europa damals noch irgendwie verkauft hat und richtig Schallplatten, später dann irgendwie CDs. Er hat die Republik betourt jedes Jahr. Er ist jetzt keine so eine Mördergröße wie Mario Barth oder ein anderer Kabarettist. Aber er hat da schon seine... Er hat im Prinzip dasselbe gemacht und man muss mal sagen, seine Knaller sind ja immer so kurze Dinger, die so ordentlich brettern. Ne? Genau. Also der hat schon einen guten Witzmoment. Definitiv. Ja, bei ihm war es immer so Witze am laufenden Band. Also da kam eine Pointe und du hast noch gar nicht ausgelacht, dann kommt schon das nächste Ding. Das erinnert mich an unsere Witzbattle. Total. Nicht wirklich. Überhaupt nicht. Ja, doch. Hallo? Die Leute lachen in meine Witze immer rein, deswegen kriegen sie die Hälfte mit und deswegen habe ich bei den Umfragen auf Instagram immer so scheiße abgeschnitten. Ja. Weil Pause-Taste drücken. Wenn dieses Lachmoment hochkommt, sofort die Pause-Taste drücken. Genau. Ja, also ich hatte ehrlich gesagt in meiner Jugend auch ganz viele Kassetten davon und ich habe schon überlegt, ob ich mal gucke. Wahrscheinlich werden jetzt viele wieder ein paar Alben von dem kaufen. Die werden jetzt wieder in den Charts irgendwie vertreten sein, denke ich. Ich hoffe es. Das wäre nur gerecht. Da höre ich sehr gerne rein. Es lohnt sich. Wir haben die damals auf dem Schulhof getauscht tatsächlich. Ich war schon in der Oberschule, sagen wir so. Gedealt? Nein. Also wir haben die tatsächlich irgendwie selber gekauft und dann untereinander getauscht. Und wirklich bis zum Ghetto irgendwie gehört, 10, 20, 30 Mal rauf und runter. Wir konnten echt nahezu jedes einzelne Ding von Phipps Asmussen mitsprechen. Das gesamte Repertoire von über 1000 Witzen. Mit 80 wurde er mal gefragt irgendwie, oder mit 80, glaube ich, hat er dann gesagt, oh, jetzt bin ich so an so einen Punkt gekommen irgendwie, wo ich mir die Witze nicht mehr merken kann. Ich meine, er macht das irgendwie seit 40 oder 30, 40 Jahren und er musste am Ende tatsächlich dann irgendwie einen DIN A4 Block irgendwie mit 60 Seiten irgendwie mit auf die Bühne nehmen, wo seine ganzen Witze drauf standen. Ja, wobei man sagen muss, er bringt die auch echt super rüber, ne? Also ich meine, es sind letztendlich Witze, die man zum Teil auch echt schon tausendmal gehört hat, aber der hat da so eine Trockenheit da drin. Ja, super Präsentator für Witze, muss man ihm mal wirklich Hut ab. Chapeau. Definitiv. Echt schade um ihn und ich habe gerade mal ein Foto für euch noch freigegeben. Sein Lockenkopf ist natürlich legendär, so erkennt man ihn und früher hat er noch öfter ein Matrosen-Outfit gehabt, das hat er dann irgendwann abgelegt, habe ich gelesen. Echt? Das sieht aus wie die Albino-Version von Roberto Blanco. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja. Aber wir wollen ihm mal nicht zu nahe treten, nein. Genau. Wirklich schade. Für die Photoshop-Leute unter euch, Command-Shift-I, dann seht ihr. Dann seht ihr Phipps Asmussen aus dem Bild von Roberto Blanco. Ach so, okay. Gut, aber können wir jetzt mal losballern? Ich habe Lust, ich will jetzt mal unterhalten werden von euch beiden. Und man muss ja dazu sagen, liebe Zuhörer, wir haben uns als Aufgabe gestellt, als die Todesmeldung kam, Witzbattle heute nur mit Phipps Asmussen Witzen. Ein paar haben wir schon rausgehauen und mal gucken, ob wir jetzt ein paar Doppelungen haben. Aber da müssen wir halt reagieren. Ganz genau. Würde ich sagen. Für mich kein Problem, ich habe so ungefähr 50 Stück auf Lager. Ja. Und es ist auch der erste Podcast, wo René keine alten Witze aufwärmen kann. Da werden wir nicht so sicher. Nee, heute kommen die Uralten. Okay, das stimmt. Na gut, dann würde ich sagen, das Witzbattle in Folge 39 startet jetzt. Phipps Asmussen Special. Bitte, Marc. Also, da schüttelt jemand an einem Haus irgendwie seinen Teppich am Fenster aus. Da kommt einer vorbei und fragt, na, springt der nicht an? Ja. Ja, was ist der schlimmste Satz, den ein Mann beim Sex nicht hören will? Schatz. Ich bin wieder zu Hause. Da treffe ich gestern meinen Nachbarn Heinz vom Örtchen in meiner Stammkneipe. Sagt Heinz, Phipps, hast du schon gehört? Bei den Weltmeisterschaften im Kotzen haben sie den Weltrekord gebrochen. Hui, hui, hui. Ach, der Phipps, das war aber auch ein Typ, sage ich euch. Hey Phipps, erzähl doch mal einen Witz. Sagt Phipps, naja, wieso? Wenn Wladimir Klitschko vorbeikommt, dann fragst du ihn ja auch nicht. Sag mal, kannst du mir mal einen in die Fresse hauen? Sehr gut, ja. Treffe ich neulich meinen Nachbarn. Was ist denn dir passiert? Autounfall. Ui, kannst du nicht ohne Krücken gehen? Mein Arzt sagt ja, mein Anwalt nein. Ja, der ist gut. Der ist gut. Ich sag's euch, manche Witze sind echt arm, ne? Zum Beispiel, was liegt unter dem Busch und stöhnt? Frau Busch. Genau. Ah, übrigens, bevor ich den nächsten erzähle, Fips Asmussen war ja schon unter seinem Künstlernamen Fips Asmussen für recht zotige Witze bekannt. Allerdings hat er das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben, indem er eine Platte rausbrachte unter dem Pseudonym Adalbert Bumsdörfer. Mhm. Da ging es dann komplett zur Sache. Das war alles komplett unter der Gürtellinie. Top, hören wir uns an. Dann bleiben wir mal dabei. Los, einen unter der Gürtellinie. Nein, nein, mach ich jetzt nicht. Wir sind bei Fips Asmussen. Da soll es auch bei bleiben. Also, der nächste. Ich wollte im Urlaub meinen Kummer ertränken. Na, glaubt ihr denn, meine Frau wollte ins Wasser? Ja, haben 92-jährige Sex. Er stöhnt und verdreht die Augen, fragt sie, was ist denn? Sagt er, ich weiß auch nicht. Entweder ich komme oder ich gehe. Oh, ja, sehr gut, sehr gut. Ach, Freunde, was hoppelt über die Wiese und raucht? Ein Kaminchen. Ach je. Das gehört schon, ja. Der war wirklich flach. Es geht noch flacher. Kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Doktor. Sie kommen aber reichlich spät. Okay, ja, ja, ich bin eher fürs Meditieren. Ich sage immer, besser meditieren als rumsitzen und nichts tun. Lassen wir so stehen, ne? Unterhalten sich zwei Kerzen. Sag mal, ist Wasser eigentlich gefährlich? Na, davon kannst du ausgehen. Liebling, wieso guckst du immer diese Kochsendung im Fernsehen? Du kannst doch gar nicht kochen. Ja, und wieso schaust du dann immer Pornos? Was für ein Niveau heute. Kommt ein Mann zum Psychiater. Herr Doktor, ich kann in die Zukunft sehen, fragt der Arzt. Und wann hat das angefangen? Nächsten Donnerstag. Fragt mein Nachbar neulich, Fips, weißt du eigentlich, welche Nationalität der Weihnachtsmann hat? Ich so, nö. Der ist Nordpole. Meine Frau nimmt jetzt Viagra. Dann kann sie länger in der Küche stehen. Apropos Viagra. Ich nehme Viagra eigentlich nur, damit ich beim Schlafen hier aus dem Bett rolle. Für die stabile Seitenlage, okay. War der jetzt von Fips, oder? Ja. Okay. Gut, einen habe ich noch. Kommen drei Verschwörungstheoretiker in eine Bar. Das kann kein Zufall sein. Ja. Wie ist dein Name, mein Junge? Peter. Und dein Alter? Willi. So, jetzt wird's morbide. Mein Nachbar bekam vom Arzt nach der OP Morbäder verschrieben. Da habe ich ihn gefragt, ob die helfen. Und da sagt er, naja, das nicht, aber gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Sehr gut. Okay, jetzt kommt aber wirklich mein letzter, dann bin ich nämlich raus. Mein Nachbar ist Mathematiker. Da sage ich letztens zu ihm, du bist ja gar nicht lustig, sagt er. Mein Humor ist prim, den teile nur ich. Uiuiui. Einbruch im Adidas Store in der Innenstadt. Die Polizei schickte sofort drei Streifen. Genau. Hä? Nee, ja, der hat ein bisschen bei René gedauert, habe ich festgestellt. Einbruch? Kann den mir mal einer erklären? Bitte erzähl den nochmal. Im Adidas Store in der Innenstadt. Die Polizei schickte sofort drei Streifen. Ja, okay, alles klar. Genau. Gut. Jetzt kommt wegen der Grün, René, ne? Polizist Grün. Ein Bauer erzählt am Stammtisch, hey, ich bin gestern mit einem Traktor in eine Radarfalle gefahren. Echt? Hat geblitzt? Nee, gekracht. Ja. Sehr gut. So, ich bin raus. Ihr könnt weitermachen. Okay, machen wir. Hey, Leute, Moment. Leute, wenn es langweilig wird, sagt Bescheid, ne? Feedback-Formular. Ihr wisst, warum bei Frauen der Hintern meist größer ist als der Kopf. Ja, damit sie beim Tratschen nicht aus dem Fenster fallen, ne, ist klar. In dem Westen nehmen sie jetzt zum Schluss auf. Hatte ich aber auch noch einen. Stadtrundfahrt bei den Skatbrüdern in Paris. Reiseleiter, wir fahren gerade an dem größten Puff Frankreichs vorbei. Ruft einer, wieso eigentlich? Genau, wieso fahren wir eigentlich vorbei? Sehr gut. Ach, da fragt sie ihn doch tatsächlich nach dem Sex im Bett, woran denkst du? Und er so, kennst du nicht. Kennst du sowieso nicht. Ja, sehr geil. Ja, ich habe ja persönlich nichts gegen Beamte. Die tun ja nichts. Genau. Junger Mann, wieso laufen Sie mir eigentlich die ganze Zeit hinterher? Also jetzt, wo Sie sich umdrehen, frage ich mich das auch. So, ey, bei mir wird's langsam dünn. Bei mir wird's langsam dünn, aber ich glaube, ich habe nur eins. Und zwar, Scheiße, habe ich noch einen? Warte. Achso, ja, hier, treffe ich neulich meinen Nachbarn und sagt da, ey, ich baue gerade einen Stuhl für meine Frau. Und, wie läuft's? Ja, bis auf die Elektrik ist er fertig. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Herrlich, herrlich. Du sag mal, schöne Zähne hast du. Gibt's die auch in weiß? Ja, sehr schön. Der Ehemann steht nackt vor dem Spiegel. Ach, sagt er zu seiner Frau, 2 Zentimeter mehr und ich wäre ein König. Ach, herrje, sagt sie, 2 Zentimeter weniger und du wärst eine Prinzessin. Ja. Ja, warte, ich habe einen. Ich bin ja ein Fan von polnischen Sprichworten. Zum Beispiel auch hier von dem, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht erst morgen. Was grenzt an Dummheit? Nach Kanada und Mexiko. Ja, und dann muss ich mal den bringen, den du, Marc, neulich schon brachtest in unserem tollen Spieleramt, den jetzt wir übrigens der Aufgewärmte. Auch wieder, richtig, der Aufgewärmte, den wir auch, das Spieleramt, den wir auch wieder aufwärmen sollten und demnächst machen sollten. Ah, Schwiegermutterwitz. Der Schwiegermutterwitz, und zwar, da klingelt neulich die Schwiegermutter an unserer Tür. Ich sag, ey Schwiegermutter, was machst du denn da draußen bei dem strömenden Regen? Geh doch nach Hause. Mega gut. Selber lachen. Mega. Sehr gut, sehr gut. Ja, hat er wahrscheinlich mit seiner Schwiegermutter auch schon gemacht. Ja. Ich hab noch was. Ja, los. Gestern ist meine Frau mit meinem besten Freund Peter durchgebrannt. Seit wann ist denn Peter dein bester Freund? Na, seit gestern. Ja. Okay, dann habe ich noch einen längeren. Im Flugzeug erzählt eine Frau ganz aufgeregt ihrem männlichen Platznachbarn, ich komme gerade von so einem internationalen Frauenkongress. Dort habe ich gelernt, dass nicht Franzosen, sondern Polen die besten Liebhaber sind. Und dass nicht Italiener, sondern Indianer die längsten Penisse haben. Darauf sagt der Mann, Entschuldigung, ich vergaß mich vorzustellen, gestatten, Winnetou Kowalski. Da fällt mir einer ein, aber der ist, glaube ich, nicht von Fips Asmussen, weil du gerade Flugzeug sagst. Dann heben die auf, weil wir machen jetzt nur Fips Asmussen-Witze und ich habe auch noch einen. Sitzen zwei Feministinnen am Frühstückstisch, sagt der eine zu der anderen, kannst du mir mal bitte die Salzsteuerin reichen? Ach, okay. Was ist dieses Geräusch? Blätterst du gedanklich durch die Witze durch? Nein. Nein, Marc. Ich habe mir den Witz... Ach so, Marc hat sich geschüttelt. Es war ein erfreutes Schütteln. Ja, das war ja wirklich ein XXXXXX. Ja, wir sind noch nicht fertig, XL. Leute. Witzbattle. Okay, einer geht noch. Da sagt sie zu ihm, Schatz, was gefällt dir eigentlich an mir am meisten? Mein perfekter Körper oder mein schönes Gesicht? Dein Sinn für Humor. Marc, der ist ganz schön fies. Den habe ich mir nämlich fürs nächste Mal aufgeschrieben. Ja, bumm, gestrichen. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar, weil Fips Asmussen hat nicht alle Witze dieser Welt erzählt und geschrieben. Und ich würde sagen, man muss immer diesen Punkt abpassen. Oh, mein Witz war auch so cool. Aber den muss ich nächstes Mal. Dem es dann auch genug ist. Nee, kennt ihr den? Einen noch. Komm, hier, einen habe ich noch. Genau. Du Schatz, wie schmeckt dir mein Essen? Wieso, suchst du schon wieder Streit? Mhm, genau. Ja. Damit soll es das für gewesen sein. Schade. Gut, und für euch. Erste. Aber Fips, wir werden dich auf jeden Fall in Erinnerung sehr behalten. Sehr vermissen, ja. Ja. Für euch wird deine Witze bleiben erhalten. Wird die letzten 10 Minuten ein schönes Backlog oder Repertoire sein, was ihr euch jetzt so ein bisschen öfter mal anhören könnt, damit ihr voll die Oberknaller immer parat habt. Genau, denn das Leben ist traurig genug, Witze erheitern. So ist es. Man muss ganz viel lachen. Da hat man gute Laune. Deswegen sind wir auch hier. Genau so ist es. Das ist der Grund, warum ich mich immer auf Freitag freue. Auf Freitag freue? Nee, heute ist ja nicht mal Freitag. Ich freue mich aber sonst immer auf Donnerstag, weil wir am Donnerstag aufzeichnen. Das ist die einzige Stunde Spaß, die ich in der Woche habe. Alle 2 Wochen. Ja. Und mit einer Träne im Knopfloch müssen wir euch mitteilen, dass auch ihr jetzt wieder 2 Wochen Ruhe habt. Das war der Stimmungskiller gerade. Ja, scheiße, ey. Das ist doch nicht zu fassen. Ein Rausschmeißer gerade. Weißt du, da müsste ich jetzt eigentlich meinen Witz noch erzählen. Ich habe hier die Stühle hochgestellt. Die Stühle schon hochgestellt. Ich warte jetzt, dass ihr endlich aufsteht und geht. Ach so. Das ist wie der Wirt, der die letzten Gäste rausschmeißen muss. Ja. Du, Stefan, nein, ist ein freies Land. Wenn du das ein inneres Bedürfnis ist, deinen Witz noch zu erzählen. Mach doch, hör na, doch kennt eh ihr den? Kennt ihr den mit dem Piloten? Ist der von Fips Asmussen? Da wollen wir nicht hören. Nein. Okay. Doch, doch, wollen wir. Okay, pass auf. Ich hoffe, ich erzähle den richtig, ja? Aber der das ist hoffen richtig wir alle. Cool. Hast du nicht vorher okay, geübt? Pass auf. Willst du jetzt ganz kurz üben für dich? Der ist mir spontan eingefallen, wo Marc vorhin mit dem Flugzeug was erzählt hat. Also pass auf. Ich passe. Ein ganz normaler Flug, ne, Linienflug. Auf einmal kommt eine Durchsage vom Piloten. So, liebe Fluggäste, wir haben jetzt unsere Reiseflughöhe erreicht. Ich habe den Autopiloten eingeschaltet. Ich werde jetzt kurz nochmal auf Toilette gehen und dann werde ich die Stewardess aber so richtig durchnehmen. Und die René lacht schon. Und dann kommt die, sieht man die Stewardess, wie die rausgerannt kommt. Aus ihrem Platz sozusagen nach hinten rennt, stolpert aber und sagt ein Fluggast, ganz ruhig, der geht da erstmal auf Toilette. Ich muss mir nochmal anhören. Marc hat ihn verstanden. Ich hab mal gehört, als Pilot kannst du richtig Spaß haben, wenn du dann so vor beim Start ins Mikrofon sagst, flieg, großer eiserner Vogel, flieg. Ja. Ach Mensch. Ja, ich muss sagen, echt eine coole Sendung. Abwarten. Die ist noch nicht vorbei. Die ist noch nicht geschnitten. Ja, genau. Nein. Falls da irgendwelche Zusammenhänge verloren gehen, liebe Leute da draußen, dann wisst ihr Bescheid. Es dann gab keinen Zusammenhang. Ja. Es gab die ganze Zeit keine Zusammenhänge. Doch, es gab ja ein Konzept. Wir haben uns so gut wie es ging an dieses Konzept gehalten. Genau. Mit diesem Konzept hätten wir einen Flughafen bauen können. Gut ist nicht gut genug, das wissen wir ja. Ne? Ja, auf jeden Fall toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Yeah! Wir hoffen, euch hat es auch genauso gut gefallen und das Witzbattle war natürlich das i-Tüpfelchen der Sendung, sage ich mal. Na, das i-Tüpfelchen wird jetzt dieser nachgemachte Furz sein. Alles klar, das war jetzt aber wirklich, das war das Ü-Tüpfelchen. Ja. Ich verabscheue mich, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Marc, dass du auch uns wieder begleitet hast heute. Sehr gern. In verschiedenen Rollen und mach doch bitte noch kurz das Wassergeräusch, das war so schön immer. Oh, jetzt wollte ich aufs Klo. Ja, genau. Zu viel getrunken. Das Geräusch an René. Macht übrigens Marc immer zwischendrin im Podcast, wenn er mich aus dem Stuhl jagen will. Genau, das schneiden wir immer raus. Ne? Danke auch an René. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja. Dein Urlaub ist ja schon Vergangenheit und wir gucken mal. Danke, dass ihr mich wieder aufgenommen habt. Vielen Dank auch, Marc, für diese tolle Urlaubsübergabe und für die tolle Urlaubsvertretung. Ja. Wir hoffen, dass ihr natürlich in 2 Wochen wieder dabei seid. Dann gibt es die 40. Folge. Wow. Jubiläumsfolge. Pickepacke, vollgepackt mit Dingen, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Aber seid ihr spannend. Eins wissen wir schon, Marc wird eine Torte backen. Ja, ich weiß bloß nicht, was das mit euch zu tun hat. In diesem Sinne, macht's gut. 3, schöne 2, 1. Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Folge 39. Und wir haben welchen Juli? Den 11. August. Den 12. Den 12. schon. Wie die Zeit verrennt, ey. Ja, morgen ist der 13. August. Und das ist was? Ja, was ist ein 13. August? Was ist das für ein berühmter Tag? Kein berühmter Tag. Hallo, wir sind doch in Berlin. Und? Ey. 13. August, 61? Ach, da lebt dich doch noch ja nicht. Jetzt will der Wessi das wieder leugnen. Gab nur eine Mauer, muss er jetzt sagen. Ich bin hier übrigens Mauerleugner, ganz genau, Mauerleugner. Ich bin Mauerleugner. Ja? Weil da ist keine Mauer und ich glaube nicht, dass er jemals eine gestanden hat. Genau, und weil dein bester Kumpel gesagt hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Genau. Ja. So ist es nämlich. Der Onkel Walter, ich kenne ihn. Da muss man nicht drum rumreden. Da braucht man auch nicht hier irgendwie irgendwelche alternativen Fakten irgendwie rauskramen. Es gab keine Mauer. Ich habe mir Notizen gemacht. Das ist sehr gut. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Aber sowas von. Das ist ungewohnt, aber sehr gut. Du wirst gleich sagen, Streber. Ich guck noch mal ins K-O-N-Z-E-P-T. Okay. Ach, ihr habt da wieder irgendwas ausklamüsert, ne? Ja, war ein Codewort. Das ist wie eure komische Veranstaltung am Montag, ne? Unsere komische Veranstaltung am Montag? Ja. Die Resi. Jo, Resi, ich hol die mit dem Traktor ab. Ja, genau so. Was ist das? Waldmeisterbrause? Ja, Waldmeisterbrause mit Schaum. Berliner Weiße mit Korn. Uns hat man damals gesagt, wenn es grün ist, ist es krebserregend. Soll man lieber nicht trinken. Ah, Lügenpresse. Ja, so sieht die Spree auch aus an manchen Stellen. Ah, da hast du ja auch was, was nachts leuchtet, ne? Ja. Ja. Mein wenn ich pissen hier. Soll ich das in die Outtakes reinmachen? Du kannst für die Fantasie unserer Zuhörer überpiepsen. Okay. Pissen ist okay, ja? Ja. was läutet bei dem, wenn der pissen geht? Bestimmt der Kopf. Ein Kumpel hat mir Leute nicht erzählt, der ist mit der Erektion gegen die Wand gerannt. Jetzt nee, noch keine Fips-Asmussen-Witze, bitte. Hat sich die Nase gebrochen. Ja. Ich brauche mal einen gewissen Pegel beim Podcast aufzeichnen, aber der ist hier mehr so im Aufnahmegerät. Oh, ich brauche auch ein bisschen Strom, sehe ich gerade. Oh. Ich muss was tun. Du, ist kein Problem. Wir können dann sagen, du bist einfach noch mal im Urlaub. Marc, trink in Ruhe. Ich kopiere den noch kurz raus. Ah. Merkst du, Stefan will dich jetzt schon vor der Aufzeichnung ausschalten. Genau. Damit er auf seine 10 Minuten Sprechzeit kommt. Das und ist, hier das, ist Marc. Das ist mir alles völlig egal, weil es beginnt schon wieder zu schmecken. Warte, du sagst jetzt. Das waren echt gute Witze, muss ich sagen. Das war echt gut. Ey, ist das hier laut? Hallo Marc. Ja. Wie geht's dir, Marc? Hallo Freunde. Ja, eben ging's noch. Also bei euch so? Marc war ein bisschen spät jetzt. Wir sind ja schon mittendrin in der Sendung. Ist das so? Die Witze hast du leider verpasst, Marc. Aber gut. Die einzige Chance, dass Stefan den Witzbattle gewinnt. So, Stefan, mach mal ein bisschen Trippen auf die Tube, weil sonst... Sonst knallt's. Denk dran, das ist alles auf Band. Läuft's bei dir denn, Marc? Du, bei mir läuft's privat und beruflich. Und mich interessiert ehrlich gesagt mehr, ob dein Aufnahmegerät läuft. Du, den ganzen Privatscheiß... Dein ganzer Privatscheiß interessierte mich. Ich könnte auf der Sendung so tun, als wenn es interessant wäre. Aber hier sind wir jetzt in erster Linie wegen anderen Dingen. Oh, der feine Herr hat einen Plan. Dann wollen wir doch mal schauen, ob er das bis zum Ende der Sendung durchhält. Hier in diesen Haufen Professionalität reinzubringen, ist auch nicht so einfach. Das stimmt. Ja. Ich glaube, da müssen wir jemanden austauschen. Seid ihr soweit? Servus. Auf eine schöne Sendung mit euch. Ebenso. Das Wort gebührt dir. Ja. Es tut mir leid, Stefan, deine Redezeit ist leider vorbei. René, übernimmst du bitte? Soll ich dich reinziehen oder kriegst du es alleine hin, Stefan? Krieg's hin. Gut. Konzentration. Leute, wozu haben wir ein Konzept? Das gibt's doch nicht. Nee, Fenster auf. Fenster auf. Stefan, Fenster auf. Herz vergessen. Okay, bis gleich. Hä? Wo gehen jetzt alle hin? Das ist blöd, wenn ich immer nur die Hälfte vom Briefing mitkriege. Warum ist jetzt alle... Wie lange ist denn die Pause, wenn ich jetzt gehe? Bin ich garantiert nicht rechtzeitig zurück. Oh, die Pause scheint vorbei zu sein. Stefan ist zurück. Was ist das für Wasser? Badewasser? Likör ist das. Alter, was ist mit dir los? Das trinke ich nicht. Wollte ich euch nur mal zeigen. Ach so. Na denn. Habe ich... Hier, wenn man den schüttelt... Ja. Kennst du das? Da sind so Goldplättchen drin. Ah, okay. Kannst du dich entsinnen, dass wir mal eine Schokolade geschickt gekriegt haben mit Goldplättchen drin? Und dann haben wir uns vor den Ostbahnhof gestellt, haben Podcast aufgezeichnet und haben die Schokolade mit den Goldflocken gegessen? Kann durchaus sein. Kannst du dich nicht mehr dran das erinnern? Das können wir mit der Flasche auch mal das machen. Das können wir auch mal machen. Finde ich sogar viel besser. Ey, wir sind alt genug jetzt, dass wir aus der Flasche, dass wir die Flasche trinken können und keine Schokolade mehr essen müssen. Das ist aber perfekt fürs Witzbattle. Nach jedem Witz einen kurzen. Ich freue mich, wenn Marc von seinem großen Geschäft wieder da ist. Achso, der macht großes Geschäft. Ich weiß es nicht. Ey, was ist denn hier los? Warum stehen hier einfach alle auf? Was ist denn hier passiert, als ich nicht da war? Ich habe dir noch hinterhergerufen, du sollst das Fenster aufmachen zum Stoßlüften. Jetzt hast du es verpasst. Habe ich jetzt vergessen? Bist du sein Betreuer oder? Ich bin der Therapeut. Kann er nicht selber entscheiden, wann das Fenster aufmacht? Ich meine, du hast ihn heute schon angezogen, wie es aussieht. Ich mach das Fenster jetzt wieder zu. Ich hatte neulich einen SEK-Einsatz, ja. Da standen die jetzt zu fünft vor der Tür und da sag ich, sag mal, habt ihr euch zufällig alle gleich angezogen oder hat euch Mama die Klamotten rausgelegt? Ruhe bitte. Und raus. Und stopp. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.